Как звонить у вас? Wie telefoniert man bei Ihnen? Почти так же, как у вас. Fast genauso wie bei Ihnen. Входите в будку. Sie betreten die Zelle. Бросаете монету. Werfen das Geldstück ein. Снимаете трубку. Nehmen den Hörer ab. Слышите гудок. Hören das Armzeichen. И набирайте номер. Und wählen. Если слышите короткие гудки. Hören Sie kurze Zeichen. То это значит. So heißt es. Что номер занят. Dass die Nummer besetzt ist. Слышите длинные гудки. Hören Sie lange Zeichen. Ждите. So warten Sie. Пока кто-нибудь не отзовется. Bis sich jemand meldet. Я сейчас же иду звонить. Ich gehe gleich telefonieren. Спасибо за разъяснение. Danke für die Auskunft.